lauter sein, immer für dich da sein. Ich will lauter sein, lauter schreien, immer für dich da sein. Ich will lauter sein, lauter schreien, immer für dich da sein. Denn wir sind zusammen nicht allein. Ich möchte nie mehr ohne dich sein. Kannst du mir bitte vertrauen? Denn dann können wir uns eine Zukunft aufbauen. Das ist mein Wunsch, ich werfe einen Stein für unser Hoffen. Unser gemeinsames Gehen, unsere gemeinsame Zeit zu zweit. Ich will mit dir Momente teilen, der Not immer zu dir eilen, für immer in deinen Namen verweilen. Du musst mich mit niemandem teilen. Ich will für dich da sein, immer da sein. Meine Liebe für dich in die Welt hinaus schreien, denn wir sind füreinander gemacht. Befreie mich von dieser Schmach. Ich glaube an die große Macht der Liebe tief in dir. Der Liebe tief in mir. In uns ist sie verankert, weicht nicht mehr. Ich will dein sein, ich will rein sein, ich will für dich immer da sein. Ich will dein sein, du willst mein sein. Ich gebe dir mein Herz, du willst für mich immer da sein. Gibst mir dein Herz. Weißt du, was mich berührt? Wir sind zwei Teile eines Ganzen. Das weiß ich bestimmt. Wir sind füreinander. Das weiß ich bestimmt. Wir, das sind dich und du. Wir vertrauen uns immer zu. Ich für dich, dann male ich ein Lächeln in mein Gesicht. Ich bin nicht aus dieser Welt, doch für dich kam ich in diese Welt. Doch musst du mir glauben, du bist das Band, das mich hier hält. Denn kein Geld der Welt hätte jemals die Kraft, mich hier zu behalten. Du hast es geschafft, mich hier zu behalten, mich hier zu behalten, mich anders zu machen, mich glücklich zu machen. Und mit meinem Lachen lieg ich in deinen Namen, in deinen Namen. Komm doch näher zu mir, dann gebe ich dir, was du dir wünschst. Ich will anders sein, für dich lauter schreien. Ich will lauter sein, lauter schreien, immer für dich da sein. Ich will lauter sein, lauter schreien, immer für dich da sein. Ich will für dich da sein, für dich da sein. Ich werde für dich schreien. Nicht allein.